to be honest, I'm getting a little bit tipsy. And yeah, I have no plan. Zero. So if you want to do something, feel free to do. Keinen Plan, keinen Plan, keinen Plan, keinen Plan, keinen Plan, keinen Plan, keinen Plan, keinen Plan, keinen Plan. Keinen Plan, keinen Plan, keinen Plan, keinen Plan, keinen Plan, keinen Plan, keinen Plan, keinen Plan, keinen Plan. Ich habe nur keinen Plan. Aber das brauche ich nicht. Wir brauchen keinen Plan. Wir brauchen keinen Plan. Von der Left und der Rail. Und brauche keinen Plan mehr. Ich fühle diesen Groove. Brauche keinen Plan mehr. Heute Abend wir das brauchen wir nicht. Thank you. Nutsbacken ich so froh, Nutsbacken ich so froh. Heute Abend, ja, ich brauche noch ein bisschen trinken, man. Und ein bisschen kiefen, man. Und ein bisschen an in der Reggaeton fahren, yeah. Yeah, now we got the Mr. Bitches in the house. Now we got the Mr. Bitches in the house. Now we got the Mr. Bitches in the house. Keep going. I'm gonna do some double time drums. Up, you want to join with camera? Peach and me are in. I put the link down if you want. I'm streaming, by the way. If you like. Oh, and Mr. USA also. Same for you. USA online. I don't even know what the fuck I'm talking about. Talking about. Yeah, Mr. U-Wave. Mr. U-Wave, where you at? Where you at? Where you at? Where you at? You would say, you would say. Where you at? You would say, you would say. Where you at? Rap battle. Skibidi bing bong, yeah, where Mr. USA, where you at, where you at, where you at? Where you at? Mr. USA, where you at? Where you at, where you at? Where you at? Where you at? Where you at, bro? Where you at, bro? Where you at, bro?